Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor keine Chance, aber trotzdem gut verkannte Hits des 20. Jahrhunderts. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elber. Die Comsat Angels aus Sheffield mit It's History, das haben wir gerade gehört. Und sie sind eine Band, die es nie so richtig geschafft hat und wie viele Gruppen aus den frühen 80ern erst ziemlich undergroundig geklungen haben und dann ins Poplager gewechselt haben. Der folgende Song war so einer, irgendwie, der dann auch relativ unterging. It's History aus dem Jahr 1983. Ey, ich erinnere mich noch gut an das erste Lebenszeichen der Band Urban Dance Squad aus Amsterdam, die, was ganz selten aus Holland kommt, so etwas wie Trendsetter in Sachen Crossover waren. Das, was dann Jahre später in immer breiter getreten wurde, zeichnete sich Mitte der 80er im Hip-Hop mit Rockgitarren ab. Bei Urban Dance Squad in Verbindung mit einer kompletten Band, DJ und Rapper. Das gehört vielleicht heute zur Standardausstattung, aber Mitte der 80er war das wirklich neu. Nelly, well, here's a for the future. Future, my destiny. On stage, I do it right. I'll be the kind of the booster. Urban Dance Squad mit Brainstorm on the UDS. Ich sprach gerade von Crossover. Die nächste Stufe war das Samplen von Rocky Town und dazu ein elektronisches Soundgewitter abzufackeln. Da gab es aus Kassel Mitte der 80er Some More Crime mit dem Stück Der Tod ist ein Meister aus Deutschland und schon fast parallel aus Norddeutschland die obskure Formation Flugschädel mit schrägen Samples, vielleicht aus Arztserien gnadenlos gut, mit Öso, Fagus, Verritzen. Hier ist Flugschädel. Push, Ursache einer Bifurkation. Kollateraler Fluss. Disponiert für einen Schlaganfall. Nicht gerade der ideale Kandidat für einen Bypass. Was ist, wenn wir keinen Schaden legen können? Dann bereite dich darauf vor, das Blutgefäß abzuklammern und dich verteufelt zu beeilen. The bitterness of my lonely state. I know how to create these feelings in my heart. I look to you, but you're confused. I feel like I can only lose. Stand a while inside my shoes and feel the rain come down. Am I losing control? Am I losing control? Was I weaker when I met you? Try and leave, I just won't let you. Am I losing control? Am I losing control? Am I losing? Sometimes I sit and contemplate the hatred that I generate. Tell me it is not my fate to lose before I start. Oh, you with eyes like thickened skies, did you start to mesmerize? Love it wears a thin disguise. You know you are a star. Am I losing control? Am I losing control? Was I weaker when I met you? Try and leave, I just won't let you. Am I losing control? Am I losing control? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave me be. If I'd have known for just 1 minute, you'd become a part of me. Am I losing control? Am I losing? Am I losing you? Am I losing control? Am I losing control? Die Stimme mag einem doch sehr bekannt vorkommen. Er war ja auch recht erfolgreich mit Culture Club und hat sich dann auch als DJ einen Namen gemacht. Als Solokünstler ist er allerdings recht unbekannt geblieben, völlig zu Unrecht, denn auch als Stimme zur akustischen Gitarre macht er eine gute Figur und Losing Control hätte einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Das war Boy George mit Losing Control. Über das Solowerk von Julian Cope kann man sich streiten, was er allerdings mit seinen Mitstreitern The Teardrop Explodes zustande gebracht hat, war wirklich beachtlich. Die Liverpooler Band war immer zu schräg, um in den Charts zu bestehen und auch die späten Platten der Band waren wirklich bemerkenswert. Allen voran dieses Stück Teardrop Explodes mit Ouch Monkeys. Approaching years and fear of the arch monkey. Public Enemy ist da recht erfolgreich gewesen. Einer der Chefideologen der kontroversen Hip-Hop-Formation ist Professor Griff. Als der dann 1990 seine Soloplatte veröffentlichte, hat er dann neue Zeichen im Hip-Hop gesetzt. Er bezeichnete sich als Rap-Terrorist und sein Album war eine einzige Abrechnung mit seinem Heimatland USA in der Tradition der Spoken-Word-Künstler. Vor allem sein Brief an den Präsidenten würde ihn heute wohl direkt als Staatsfeind Nummer 1 einstufen. Richtig erfolgreich war er mit diesem Album nicht, aber er hat im Hip-Hop Zeichen gesetzt, wenn auch sehr ideologisch eingefärbte und radikale Zeichen. Die musikalische Umsetzung war in jedem Fall geglückt. Professor Griff mit The Word of God Griff on Duty. This is a letter to the President, dated January 5th, 1990. Dear Mr. President, I am writing this letter to you to inform you that your time is up. God says he wants his earth and his chosen people back. You've had it now for, what, 6,000 years? And you've used, abused, and misused it. You've dropped atom bombs on the brown man, stole gunpowder from the yellow man and made guns, made treaties and broke them with the red man, the Indian who discovered you. Enslaved the black man and dehumanized him. Now you're trying this, testing a tool, trying to make a new race of people to believe in you. Oh, your German brother Adolf Hitler tried that once before, and before him your father Yakub. Thank you, Mr. President. Oh, by the way, I forgot to mention, you bombed Libya and you killed Gaddafi's little girl. You send Mr. N. Goodman to drop bombs on Syria, and your CIA, your controlled international affairs, deals drugs for you in Panama and Colombia. It was you who sold arms to Iraq and Iran at the same time. You tried to go to the moon, but Allah would not permit it. He warned you through a little black man named Elijah that you would find there. And he also told you he'd give you a peep into the heavens before he would destroy you. You do trading with B.W. Botha and de Klerk of South Africa. You break down the wall in Eastern Europe, but you build a wall of hate with your ex-slaves who built your country. You inject Susie with all kind of drugs, both foreign and domestic. While she's pregnant with your bastard child, you sneak into the country from a welfare, illegitimate country you stole from the Palestinians. You pay reparations to Japan and the Jews, but who will pay for the kidnapping of the black man? You claim Russia to be your big ugly bear and your enemy, but it's you who destabilized governments with your IMF schemes. You say the Pope is the man who was the one that's closest to God, but he worships a black Madonna. You've tested your germ warfare on the black people of America and throughout the world. You've tested your genetic warfare on the human family. You've murdered every prophet that came to you in a salvation plan. You've developed the Antichrist mechanism entitled the Universal Product Code. So now death is knocking on your allies' door, wanting once more to sleep with the whore, America. You weak, the recalcitrant, bloodthirsty, deceitful, sinful, slothful beast. With your wicked, egotistical, pompous, jackass, war mentality. Concupiscent nature with your reprobate mind, animal-loving, underhanded, backstabbing, double-dealing, double-crossing devils. I know now you brought VD, AIDS, syphilis, gonorrhea to the ends of the earth. And after all of this, Farrakhan says, let my people go and you refuse. Poor, poor, poor Mr. President, it's reaping time now. And I'll see you at ringside. Oh, I forgot one other thing. It's God that you'll be fighting. Peace. Mein Gott, waren die gut, heulte schon der englische Melody Maker. Die Rede war von der Band Thin White Rope aus Sacramento, California, mit der Reibeisenstimme von Guy Kaiser und der unglaublichen Gitarre. Mittlerweile hat Kaiser so etwas wie eine Soloband. Thin White Rope sind aufgelöst, aber ihr Erbe bleibt bestehen. Zum Beispiel Ring vom Album In the Spanish Cave. Thank you. Immer noch sehr unentdeckt, muss ich sagen. Das englische Duo The Associates haben den Pop von übermorgen praktiziert und hatten während ihrer eigenen Zeit wirklich nicht viel davon. Tell Me Easter's on Friday, ein typischer Song der Associates von den frühen 80ern. Vielleicht war das deutsche Pendant zu dieser Band Foyer des Arts mit dem heute weit bekannteren Max Gold. Das Zusammenspiel aus Max Golds Texten und der Musik von Gerd Pasemann war schon recht einzigartig und ist immer noch relativ unbekannt geblieben. Vor allem ihr kleiner Hit Elvis-Imitator verdient einen Platz im Schrein der schrägsten Chansons ever. Ich zertrete eine Cola-Dose und spiele damit Fußball. Einem anderen reißt die Plastiktüte und niemand sieht den Hut. Ich habe keine Wehrmacht mehr. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf, eine schwangere Türkin am Gottbusser Tor, wie ein deutscher Soldat in einem Gospelchor. Ich bin ein Elvis-Imitator. Auf dem Wege zu sich selbst. Ich steig in einen Autobus, kenn mich an einen Haltegriff. Die Leute blättern in der Zeitung. mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf. Eine Schweinehütte kann mein Gott bis Tor. Wie ein deutscher Soldat in meinem Gospel. Auf dem Wege zu sich selbst. Hits, die es nie geworden sind, ich habe es schon erwähnt, im Techno und in der Clublandschaft gab es einige oder gibt es einige. So war es auch mit Comacinos, Men on Mars, war aber vielleicht zu schön für die Techno-Welt. Monate später gab es dann andere Produzenten, die mit ihrem Vocoder-Gesang wesentlich erfolgreicher waren. Prophets be drunk, over your head, remember me, don't get confused by a dying sky and sea. The Panda Club has a knot on feathers, the music man needs a string quartet on the planet where the alphabet starts in Z. Daniel Ash war mal Gitarrist von Bauhaus und hat mit seinen alten Mitstreitern den Laughing Rockets, die Laughing Rockets ins Leben gerufen, aber sein eigenes Projekt Tones on Tail, das noch recht vom Sound von Bauhaus geprägt war, blieb eigentlich überall in der Schublade liegen, zu Unrecht. Wir hörten Tones on Tail mit Twist. In dem Film 24-Hour Party People, bei dem es um die Musikszene Manchesters von den frühen 80er bis in die Mitte der 90er ging, spielte er immer die Rolle des musikalischen Losers, den der Chef persönlich unter Vertrag nahm und mit ihm einige Platten aufnahm. Gitarrist Vinnie Riley war nie annähernd so erfolgreich wie sein Labelkollege oder seine Labelkollegen New Order oder Happy Mondays, dafür immer einzigartig. Vinnie Riley alias The Drutty Column mit zum Beispiel diesem Stück hier, Never Known. Thank you. Das war's auch schon, was mit dem Soundcheck enden möchte ich mit der den deutsch-englischen Starseeds, die, bevor die überhaupt jemand wahrgenommen hat, sich schon wieder aufgelöst hatten. Wir hören sie mit dem Stück Be Free. Mein Name ist Thomas Elbern. Ich hoffe, das Hören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich sage jetzt schon mal Tschüss.